Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 15. April 1788. Huber habe ich wieder gesehen, aber nur im Fluge und so, dass wir einander wenig haben genießen können. Mittags am 9. kam er an und den folgenden Morgen sind wir zusammen nach Erfurt gefahren, wo sein Gesandter die Nacht geblieben war. Weil ich Charlotte in Gotha vermutete, so war sogleich mein Entschluss gefasst. Ich ritt von Erfurt aus dahin, um unterdessen, bis Huber nachkäme, ein Rendezvous zu veranstalten. Aber der Teufel stellte sich wiederum dazwischen, dass Huber und sie nicht zusammenkamen. Sie war just bei einem großen Diner unter 12 unbekannten, steifen Gesichtern, wo sie nicht gleich loskommen konnte, und Huber konnte sich keine Stunde in Gotha verweilen, weil sein Gesandter dem Herzoge ausweichen wollte. So ist also abermals aus dieser Zusammenkunft nichts geworden, und es soll nicht sein. Ich könnte und möchte dir allerlei über Huber schreiben, aber wie gesagt, ich habe ihn kaum obenhin genießen können, und wenn dir das deutlich ist, mein Senkblei ist bei ihm nicht ganz auf den Grund gekommen. Jetzt liegt und drückt die Neuheit der Lage noch auf ihn. Gegenwart und Zukunft durchkreuzen sich bei ihm wunderbar, und alle seine Kräfte sind durcheinander gemengt. Seine Briefe sollen uns mehr von ihm sagen. Du hast mir nicht geschrieben, dass er Masson ist, und auch nichts von dem Eigentlichen seiner Versorgung, die mir sehr honorabel und zulänglich erscheint. Man kann es nicht anders als ein Glück nennen, und ich nenne es ein vollkommenes Glück, wenn sein Geist sich erst darin gefunden oder besser damit abgefunden hat. Mit deinem Briefe an Julius hast du mich ganz überrascht. Tätig habe ich dich gar nicht vermutet und vollends tätig für mich. Über die Art, wie ein lebhafter, freier Geist dennoch das Joch fremder Meinung ziehen kann, sind lichte Blicke darin gegeben, und wie es kommt, dass sich ein solcher Geist, wenn er diesem Joche entrissen wird, gerade in diese Bahn wirft. Nur das gibt mir wenig Trost, so recht du auch haben magst, dass auch die Wahrheit ihre Saison bei den Menschen haben soll, dass, wie du hier annimmst, eine gewisse Philosophie in einer gewissen Epoche für unseren Julius gut sein soll, dass man hier, wie in eurem maurerischen Orden im ersten und zweiten Grade, Dinge glauben darf oder gar soll, die im dritten und vierten wie unnütze Schalen ausgezogen werden. Dass sich mein Julius gleich mit dem Universum eingelassen, ist bei mir wohl individuell, nämlich weil ich selbst fast keine andere Philosophie gelesen habe und zufällig mit keiner anderen bekannt geworden bin. Ich habe immer nur das aus philosophischen Schriften, den wenigen, die ich las, genommen, was sich dichterisch fühlen und behandeln lässt. Daher wurde diese Materie als die dankbarste für Witz und Fantasie bald mein Lieblingsgegenstand. was du von den sogenannten Taschenspielerkünsten der Vernunft sagst, die Kunstgriffe, wodurch man der Wahrheit gleichsam zu entrinnen sucht, um ein System zu retten, finde ich sehr gut gesagt. Mir hat es Klarheit gegeben. Ich müsste mich sehr irren, wenn das, was du von trockenen Untersuchungen über menschliche Erkenntnis und demütigenden Grenzen des menschlichen Wissens fallen ließest, nicht eine entfernte Drohung mit dem Kant in sich fasst. Was gilt's, den bringst du nach? Ich kenne den Wolf am Heulen. In der Tat glaube ich, dass du sehr recht hast, aber mit mir will es noch nicht so recht fort in dieses Fach hineinzugehen. Noch eins, du verwirfst die Kunstidee, die ich auf das Weltall und den Schöpfer herübertrage. Aber hier, glaube ich, sind wir nicht so weit voneinander, als dir scheint. Wenn ich aus meiner Idee alles herausbringe, was du aus der deinigen, so wüsste ich nicht, was du ihr anhaben solltest. Überdies auf den nächsten Donnerstag. Ich muss jetzt abbrechen, um ein Paket an Crusius zu expedieren. Ich sehne mich nach der Nachricht von der Minna glücklicher Niederkunft. Wenn ich beten könnte, so wollte ich sie in mein Gebet einschließen, und das sollte wirken. Grüße sie und Dorchen tausendmal. Ich habe dir noch mancherlei zu schreiben, das aber warten kann und muß. Dein S. Du hast doch die Quittung erhalten und den Brief, worin ich dich bat, mir 50 Taler von den 100 zu schicken, und sobald du kannst. Ich habe heut schmerzlich darauf gewartet.